schwach durch meine Hände. Und jedes Wort verliert den Sinn. Ich spür das Salz in meinen Augen. Und alle Hoffnung fährt dahin. All die Farben werden blasser. Und darum treibt es mich hinaus. Raus zum Wald durch grauen Schnee. Immer weiter fort vom Haus. In jeder Seele.